Was will ich meinen, sagte Sam. Aber wo hast du herumgeschnüffelt? Sich einfach davonzuschleichen und dann plötzlich wieder da zu sein, du alter Halunke. Gollum wich zurück, und ein grüner Funke flackerte wieder unter seinen schweren Lidern hervor. Fast wie eine Spinne sah er nun aus, zurückgelehnt, auf seinen angewinkelten Gliedmaßen hockend und mit vorstehenden Augen. Die flüchtige Sekunde war wie nie gewesen. »Schleichen, schnüffeln«, zischte er, »Hobbits so ausgesucht höflich, jawohl, oh, die lieben Hobbits. Smergol führt sie geheime Wege herauf, die niemand anders finden könnte. Müde ist er, durstig ist er, jawohl, durstig. Und er führt sie und sucht Wege für sie, und sie sagen, schleichen und schnüffeln. So liebe Freunde, oh ja, mein Schatz, so lieb.« Sam kam sich ein bisschen schlecht vor, aber sein Misstrauen blieb. »Tut mir leid«, sagte er, »entschuldige, aber du hast mich aus dem Schlaf hochgeschreckt. Und ich hätte eigentlich nicht schlafen dürfen. Deshalb war ich ein bisschen scharf. Aber Herr Frodo, der ist so müde, da habe ich ihm gesagt, er soll ein Nickerchen machen. Und, na ja, so ist das eben. Tut mir leid. Aber wo bist du denn nun gewesen?« »Schnüffeln«, sagte Gollum, und das grüne Flackern verschwand nicht aus seinen Augen. »Na schön«, sagte Sam, »ganz wie du willst. Ich glaube, es wird an der Wahrheit nicht weit vorbeigehen. Und jetzt schleichen wir am besten alle zusammen weiter. Wie spät ist es denn? Ist es heute oder morgen?« »Morgen«, sagte Gollum, »oder es war morgen, als Hobbits sich schlafen gelegt haben. Sehr dumm, sehr gefährlich. Wenn der arme Smergol nicht geschnüffelt hätte, um zu wachen.« »Ich glaube, das Wort werden wir bald leid sein«, sagte Sam. »Aber egal, jetzt wecke ich den Chef.« Sachte strich er Frodo das Haar aus der Stirn, beugte sich herab und sprach leise auf ihn ein. »Wach auf, Herr Frodo, wach auf!« Frodo rührte sich und schlug die Augen auf. Er lächelte, als er Sams Gesicht über sich gebeugt sah. »Weckst mich aber früh, Sam«, sagte er. »Ist ja noch dunkel.« »Ja, hier ist es immer dunkel«, sagte Sam. »Aber Gollum ist wieder da, Herr Frodo. Und er sagt, heute ist morgen. Also müssen wir weiter. Die letzte Etappe.« Frodo holte tief Luft und setzte sich auf. »Die letzte Etappe«, sagte er. »Hallo, Smergol. Was zu essen gefunden? Bisschen geschlafen?« »Nichts zu essen, nicht geschlafen, nichts für Smergol«, antwortete Gollum. »Er ist ein Schnüffler.« Sam schnalzte mit der Zunge, konnte sich aber beherrschen. »Beleg dich nicht selbst mit Schimpfnamen, Smergol«, sagte Frodo. »Ob sie zutreffen oder nicht, es ist nicht klug.« »Smergol muss nehmen, was er kriegt«, sagte Gollum. »Den Namen hat er vom netten Herrn Samwise, dem Hobbit, der so viel weiß.« Frodo sah Sam an. »Ja, Herr Frodo«, sagte Sam, »das Wort ist mir entfahren, als ich plötzlich aufwachte und ihn ganz in der Nähe sah. Ich habe ihm gesagt, dass es mir leid tut. Aber jetzt bald nicht mehr.« »Komm, lass gut sein«, sagte Frodo. »Aber zwischen uns beiden, Smergol, scheint ja nun alles klar zu sein. Sag mir, können wir das letzte Stück des Wegs allein finden? Wir haben den Pass vor Augen, und wenn wir nun hineinfinden können, dann kann unsere Vereinbarung wohl als erfüllt gelten. Du hast getan, was du versprochen hattest, und bist frei und kannst hingehen, wo du Ruhe und etwas zu essen findest, wohin du willst, nur nicht zu den Dienern des Feindes. Und vielleicht kann ich dich eines Tages belohnen. Ich oder Leute, die sich an mich erinnern.« »Nein, noch nicht«, winselte Gollum. »Oh nein, sie können den Weg nicht allein finden. Können sie nicht. Oh nein, bestimmt nicht. Jetzt kommt der Tunnel. Smergol muss mit. Kein Schlaf, kein Futter. Noch.« Kankras Lauer. Vielleicht war es inzwischen wirklich Tag geworden, wie Gollum behauptete, aber die Hobbits bemerkten kaum einen Unterschied. abgesehen davon, dass der lastende Himmel über ihnen nicht mehr ganz so schwarz, sondern eher wie eine große Rauchglocke war, und dass statt der mitternächtlichen Stockfinsternis, die in den Spalten und Löchern noch immer herrschte, nun ein grauer, schmieriger Schatten die steinerne Welt ringsum überzog. Sie gingen weiter, Gollum voran, die Hobbits jetzt nebeneinander, die lange Schlucht hinauf zwischen den Pfeilern und Säulen von brüchigem, verwittertem Stein, die wie riesige, ungeschlachte Statuen zu beiden Seiten standen. Kein Laut war zu hören. Ein Stück weit voraus, etwa eine Meile, erhob sich eine große graue Wand, eine letzte riesige Aufwerfung des Gesteins. Dunkler und immer höher ragte sie auf, als sie näher kamen, bis sie ihnen die Sicht auf alles versperrte, was dahinter lag. Zu Füßen der Wand herrschte dichter Schatten. Sam zog schnuppernd die Luft ein. »Uch, was für ein Geruch«, sagte er, »wird immer stärker.« Gleich darauf traten sie in den Schatten, und in dessen Mitte sahen sie den Eingang zu einer Höhle. »Da geht es rein«, sagte Gollum leise. »Dies ist der Eingang in den Tunnel.« Den Namen des Tunnels sprach er nicht aus. Torech Ungol, die Spinnenhöhle. Daraus hervor kam ein übler Dunst, nicht ein widerlicher Verwesungsgeruch wie auf den Wiesen des Morgultals, sondern ein dicker, fauler Gestank, als lägen drinnen im Dunkeln große Haufen von unbeschreiblichem Unrat. »Ist dies der einzige Weg, Smergol?« sagte Frodo. »Ja, ja«, antwortete er. »Jawohl, diesen müssen wir gehen.« »Willst du sagen, durch dieses Loch bist du schon mal gegangen?« sagte Sam. »Boah, aber dich stören solche Gerüche vielleicht nicht.« Gollums Augen flackerten. »Er weiß nicht, was uns stört, was, mein Schatz. Nein, weiß er nicht. Aber Smergol kann einiges ertragen. Jawohl, er ist durchgegangen. Oh ja, mittendurch ist der einzige Weg.« »Und von was kommt der Geruch, möchte ich wissen?« sagte Sam. »Riecht wie, das sage ich lieber nicht, irgendein Orkstall, möchte ich wetten, mit dem Kot von 100 Jahren.« »Egal«, sagte Frodo, »ob Orks oder keine Orks, wenn es der einzige Weg ist, müssen wir durch.« Sie holten noch einmal tief Luft und traten hinein. Nach wenigen Schritten waren sie in vollkommener, undurchdringlicher Finsternis, wie Frodo und Sam sie seit den lichtlosen Gängen von Moria nicht mehr erlebt hatten. Nur war sie hier womöglich noch tiefer und dichter. Dort hatte es noch Luftzug und Echo gegeben, und sie hatten den Raum erspüren können, in dem sie sich bewegten. Hier war die Luft reglos, dick und abgestanden, und alle Geräusche schienen zu ersticken. Es war, als gingen sie durch einen schwarzen Dunst, der aus dem Stoff der Finsternis selbst bestand und der, wenn man ihn einatmete, nicht nur die Augen, sondern auch den Geist mit Blindheit schlug, so dass selbst die Erinnerung an Farben, Formen und jederlei Licht verblasste. Nacht war immer gewesen. Nacht würde immer sein. Nacht war alles. Eine Zeit lang konnten sie noch tasten, und die Sinne ihrer Finger und Zehen schienen sich zuerst fast schmerzhaft zu schärfen. Zu ihrer Überraschung fühlten die Wände sich glatt an, und der Boden, bis auf eine Stufe dann und wann, war ebenfalls glatt, jedoch merklich ansteigend. Der Tunnel war hoch und breit, so breit, dass die Hobbits, obwohl sie nebeneinander gingen, mit den ausgestreckten Händen die Wände entlang streifend, durch die Dunkelheit einer vom anderen abgeschnitten waren. Gollum war als erster hineingegangen und schien nur ein paar Schritt vor ihnen zu sein. Solange sie noch imstande waren, auf dergleichen Acht zu geben, hörten sie seinen zischenden und pfeifenden Atem. Aber nach einer Weile stumpften ihre Sinne ab, sowohl die Finger wie die Ohren schienen taub zu werden. Aber sie gingen weiter, tastend, Fuß vor Fuß setzend, weiter, weiter, getragen hauptsächlich von dem Willen, mit dem sie eingetreten waren, dem Willen hindurchzugelangen und auf der anderen Seite endlich wieder ins Freie zu kommen. Sie waren wohl noch nicht sehr weit gegangen, aber für Zeit und Entfernung hatten sie bald keinen Sinn mehr, als Sam, der sich an der Wand auf der rechten Seite entlang tastete, eine Öffnung bemerkte. Für einen Moment wehte von dort ein schwacher Hauch von weniger dicker Luft herein, aber gleich waren sie daran vorüber. »Es gibt nicht nur den einen Gang hier«, flüsterte er mit Mühe. Sein Atem schien keinen Laut abgeben zu wollen. »Das hier ist so orgmäßig wie nur was.« Danach kamen sie, zuerst Sam auf der rechten, dann Frodo auf der linken Seite, noch an drei oder vier solchen Öffnungen vorüber, manche breiter, manche schmaler. Aber bis jetzt gab es keinen Zweifel, welches der Hauptgang war, denn er führte ohne Biegungen geradeaus und immer noch stetig bergauf. Aber wie lang mochte er sein? Wie viel mehr desgleichen müssten sie noch ertragen, und wie viel konnten sie noch ertragen? Das Atmen fiel ihnen immer schwerer, je höher sie kamen. Und nun war ihnen auch noch, als spürten sie in der blinden Nacht einen Widerstand, der zäher war als die dicke Luft. Während sie sich vorwärts schoben, streiften Dinge über ihre Köpfe und Hände, Fühler, Fangarme oder herabhängende Gewächse, sie wussten nicht was. Und immer übler wurde der Gestank, so erdrückend, dass sie fast glaubten, als einziges Sinnesorgan bleibe ihnen nur die Nase, und auch die nur zu ihrer Qual. Eine Stunde, zwei Stunden, drei, wie viele hatten sie schon zugebracht in diesem lichtlosen Loch? Stunden, oder waren es eher Tage? Oder Wochen? Sam ging ab von der Tunnelwand und näher zu Frodo hin. Ihre Hände trafen und umklammerten sich, und so gingen sie zusammen weiter. Dann griff Frodos Hand, die noch immer an der linken Seite entlang tastete, plötzlich ins Leere. Fast wäre er seitwärts ins Ungewisse gefallen. Hier war eine viel breitere Öffnung im Gestein als alle, an denen sie bisher vorübergekommen waren, und aus ihr drang ein so betäubender Gestank hervor und ein so eindringliches Vorgefühl lauernder Tücke, dass Frodo die Knie weich wurden. Und im gleichen Moment taumelte auch Sam und fiel vornüber. Gegen die Angst und die Übelkeit ankämpfend, packte Frodo ihn bei der Hand. »Auf«, sagte er heiser und tonlos, »da kommt alles her, der Gestank und die Gefahr. Schnell, weiter, los!« Alle Kraft und allen Willen, den er noch hatte, zusammennehmend, half er Sam auf die Beine und zwang die eigenen Beine vorwärts. Sam stolperte neben ihm her. Einen Schritt, zwei Schritte, drei Schritte, endlich sechs Schritte. Vielleicht waren sie an der grässlichen, unsichtbaren Öffnung vorüber. Vielleicht auch nicht. Aber jedenfalls fiel ihnen das Gehen plötzlich leichter, als hätte ein feindlicher Wille sie für den Augenblick losgelassen. Weiter ging es, Schritt für Schritt, immer noch Hand in Hand. Doch fast sofort standen sie vor einer neuen Schwierigkeit. Der Tunnel gabelte sich, oder so schien es, und im Dunkeln konnten sie nicht erkennen, welcher Weg breiter war oder mehr oder weniger geradeaus führte. Welchen sollten sie nehmen, den linken oder den rechten? Nichts, wonach sie sich richten konnten. Doch eine falsche Entscheidung würde fatal sein. »Welchen Weg hat denn Gollum genommen?« keuchte Sam. »Und wieso hat er nicht gewartet?« »Smergol«, sagte Frodo. Er versuchte zu rufen. »Smergol«. Aber nur ein Krächzen kam heraus, und der Name fiel ihm wie tot vor die Füße. Keine Antwort, kein Echo. Nicht mal ein Lüftchen regte sich. »Diesmal ist er wirklich auf und davon, glaube ich«, murmelte Sam. »Wahrscheinlich hat er sich's genau so gedacht, als er uns hierher gebracht hat.« »Gollum, wenn du mir noch mal zwischen die Finger kommst, wird es dir leid tun.« Gleich darauf, im Dunkeln tastend und tappend, fanden sie den Gang zur Linken versperrt. Entweder war es eine Sackgasse, oder ein großer Stein war herabgebrochen. »Dies kann der Weg nicht sein«, hauchte Frodo, »ob richtig oder falsch. Wir müssen den anderen nehmen.« »Und zwar schleunigst«, japste Sam. »Da ist irgendwas in der Nähe, das schlimmer ist als Gollum. Ich kann es spüren. Irgendwas sieht uns an.« Sie waren erst ein paar Schritte weit gegangen, als hinter ihnen ein bedrohliches Geräusch die dumpfe, wattige Stille zerriss. Ein Gurgeln und Brodeln, gefolgt von einem langen, giftigen Zischen. Sie fuhren herum, aber zu sehen war nichts. Wie versteinert blieben sie stehen, starrten in die Dunkelheit und warteten auf wer weiß was. »Eine Falle«, sagte Sam und legte die Hand an den Schwertgriff. Dabei dachte er an die Dunkelheit in dem Hügelgrab, aus dem die Waffe stammte. »Wenn doch bloß der alte Tom jetzt da wäre«, dachte er. Dann, aus der Finsternis, in der er stand, schwarze Wut und Verzweiflung im Herzen, glaubte er, ein Licht zu sehen. Ein inneres Licht, aber zuerst fast unerträglich hell, wie der erste Sonnenstrahl in den Augen eines Gefangenen, der lange in einem fensterlosen Loch gelegen hat. Dann nahm das Licht Farben an, grün, golden, silbern, weiß. In weiter Ferne, klein wie auf einem mit Elbenfingern gemalten Bild, sah er Frau Galadriel auf der Wiese in Lorien stehen, die Abschiedsgeschenke in den Händen. »Und für dich nun, Ringträger«, hörte er sie sagen, deutlich, obwohl von fern, »habe ich dies bereitet.« Das brodelnde Zischen kam näher, und sie hörten ein Knarren wie von großen Gliedmaßen, die sich langsam und zielstrebig durch die Dunkelheit bewegten. Den Geräuschen wehte ein wüster Gestank voraus. »Chef! Chef!« rief Sam, und seine Stimme klang wieder nach Leben und Tatkraft. »Das Geschenk der hohen Frau! Das Sternglas! Ein Licht sollte es an dunklen Orten für dich sein, hat sie gesagt. Das Sternglas!« »Das Sternglas?« murmelte Frodo, als antworte er aus dem Schlaf heraus, fast ohne zu verstehen. »Ach ja, warum hatte ich es vergessen? Ein Licht, wenn alle anderen Lichter erlöschen. Und jetzt kann uns in der Tat nur noch Licht helfen.« Er in die Brusttasche, und langsam streckte er Galadriels Fiole vor sich in die Höhe. Zuerst flimmerte sie nur schwach wie ein aufgehender Stern, der dichte Erdennebel durchdringt. Dann, als sie an Kraft gewann und in Frodo die Hoffnung stärkte, begann sie zu glühen und loderte silbern auf, ein kleiner Herd blendenden Lichts, als wäre er Rendil selbst mit dem letzten Silmaril an der Stirn von den hohen westlichen Bahnen herabgestiegen. Die Dunkelheit wich zurück, bis die Fiole in der Mitte einer luftigen Kristallkugel zu leuchten und die Hand, die sie hielt, weiße Funken zu sprühen schien. Voller Staunen blickte Frodo auf das wunderbare Geschenk, das er so lange bei sich getragen hatte, ohne seinen Wert und seine Kraft ganz zu ermessen. Selten nur hatte er sich unterwegs daran erinnert, bevor sie ins Morgultal kamen, und in dem Bedenken, dass sein Licht sie verraten könnte, hatte er es nie gebraucht. »Ah ja, Earendil, Elenion, Ankalima«, rief er aus, ohne zu wissen, was er sagte. Denn eine andere Stimme schien aus seinem Munde zu sprechen, klar und unbedrückt von der üblen Luft in der Höhle. Aber noch andere Mächte walten in Mittelerde, Mächte der Nacht, alt und stark. Und sie, die in der Finsternis umging, hatte schon einst in den Tiefen der Zeit die Elben diesen Ruf ausstoßen gehört. Und so, wie er sie damals nicht geschreckt hatte, schreckte er sie auch jetzt nicht. Noch während er die Worte rief, fühlte Frodo sich umsponnen von einer großen Tücke und maßgenommen von einem mörderischen Blick. In geringer Entfernung, zwischen ihnen und der Öffnung in der Tunnelwand, wo sie gestürzt und getaumelt waren, wurde ein Augenpaar sichtbar. Zwei große, traubenförmige Augen mit vielen Fenstern. Wenigstens bekam der nahende Schrecken nun ein Gesicht. Die Strahlen des Sternglases brachen sich in den tausend Facetten und wurden zurückgeworfen, doch hinter dem Geglitzer begann nun inwendig ein fahles, tödliches Feuer zu glühen, ein stetiger Brand, der in einem Abgrund böser Gedanken entfacht sein musste. Ungeheure, abscheuliche Augen waren es, tierisch und doch bedachtsam, und mit hämischer Freude weideten sie sich am Anblick der Opfer, die ohne jede Hoffnung auf Entkommen in der Falle steckten. Bloß vor Entsetzen begannen Frodo und Sam langsam zurückzuweichen, während die fürchterlichen Glotzaugen ihren Blick festhielten und ihnen Schritt für Schritt nachrückten. Frodos Hand zitterte, und langsam ließ er die Fiole sinken. Dann, plötzlich aus dem Bann entlassen, weil die Augen sich für ein Weilchen an der Vergeblichkeit ihrer panischen Fluchtversuche ergötzen wollten, drehten sie sich um und rannten zusammen davon. Doch als Frodo im Laufen hinter sich blickte, sah er mit Schrecken, dass die Augen in großen Sätzen hinter ihnen herkamen. Der Todesdunst hüllte ihn schon wie eine Wolke ein. »Bleib stehen«, rief er verzweifelt, »weglaufen nützt nichts.« Die Augen krochen näher und näher. »Galadriel«, rief er, fasste sich ein Herz und hob wieder die Fiole empor. Die Augen hielten an. Für einen Moment zerstreute sich ihr Blick, als trübte sie der Anflug eines Zweifels. In Frodo flammte Wut auf, und ohne zu bedenken, was er tat, ob es Tollheit, Verzweiflung oder Mut war, nahm er die Fiole in die linke Hand und zog mit der rechten sein Schwert. Blitzend im silbernen Licht fuhr die scharfe Elbenklinge aus der Scheide, und an ihren Schneiden flackerte ein blaues Feuer. Das Sternglas hoch erhoben und das blanke Schwert vorgestreckt, ging Herr Frodo Beutlin aus dem Auenland festen Schritts den Augen entgegen. Sie blinzelten. Besorgnis trat in sie, als das Licht näher kam. Eines nach dem anderen trübten sich die vielen Fenster, und langsam zogen sie sich zurück. Nie zuvor hatte eine so schmerzhafte Helligkeit sie gequält. Vor Sonne, Mond und Sternen waren sie in ihrer Höhle sicher gewesen, aber nun schien ein Stern unter die Erde herabgestiegen zu sein. Immer noch kam er näher, und die Augen hielten ihm nicht stand. Eines nach dem anderen erloschen sie und wandten sich ab, dann warf ein großer Rumpf außer Reichweite des Lichts seinen schweren Schatten dazwischen. Die Augen waren verschwunden. »Chef! Chef!« rief Sam. Er stand dicht hinter Frodo, ebenfalls kampfbereit mit gezogenem Schwert. »Den Sternen sei Dank! Aber die Elben würden ein Lied darauf machen, wenn sie jemals davon hörten. Hoffentlich kann ich's ihnen noch erzählen und sie singen hören. Geh nicht weiter, Herr Frodo. Geh nicht runter in diese Höhle. Jetzt haben wir unsere Chance. Nur raus aus diesem stinkenden Loch!« Und so machten sie wieder kehrt und gingen weiter, bald in Laufschritt fallend, denn der Boden des Tunnels stieg nun steil empor, und jeder Schritt trug sie höher über die Dünste der unsichtbaren Stinkhöhle hinauf. Und sie kamen wieder zu Kräften an Herz und Gliedern. Aber noch immer lauerte hinter ihnen die Wächterin in ihrem Hass. Und mochte sie auch für eine Weile geblendet sein, war sie doch unbesiegt und ihre Mordlust ungestillt. Und nun kam ihnen ein Luftstrom entgegen, kalt und dünn. Das Ende des Tunnels, der Ausgang, war endlich erreicht. Keuchend, begierig ins Freie zu kommen, stürmten sie vorwärts, und dann, verblüfft, prallten sie taumelnd zurück. Ein Hindernis versperrte ihnen den Weg, doch keines von Stein, weich und ein wenig nachgebend, doch fest und undurchdringlich. Luft strömte hindurch, aber kein Schimmer von Licht. Noch einmal rannten sie dagegen an, und wieder wurden sie zurückgeschleudert. Die Fiole hochhaltend sah Frodo etwas Graues vor sich, das die Strahlen des Sternglases weder durchdrangen noch erhellten, als wäre dies ein Schatten, der in keinem Licht geworfen, auch von keinem Licht zerstreut werden konnte. Über die ganze Höhe und Breite des Tunnels war ein Netz gesponnen. Ordentlich, wie das Netz einer riesigen Spinne, aber dichter und viel größer, aus Fäden, von denen jeder dick wie ein Seil war. Sam lachte grimmig. »Spinnweben«, sagte er, »weiter nichts. Aber was für eine Spinne! Weg mit euch, runter mit euch!« In heller Wut hieb er mit dem Schwert nach ihnen, doch der Faden, den er traf, riss nicht, er gab ein wenig nach und schnellte dann zurück wie eine Bogensehne, dass die Schneide abglitt und Schwert und Arm hochgeschleudert wurden. Dreimal schlug Sam mit aller Kraft zu, und zuletzt riss wenigstens einer der zahllosen Fäden und wand sich peitschend durch die Luft. Das eine Ende traf Sam an der Hand, und er schrie auf vor Schmerz, sprang zurück und leckte sich die Hand. »Das wird Tage dauern, bis wir auf diese Weise den Weg frei bekommen«, sagte er. »Was machen wir bloß? Sind diese Augen wieder da?« »Nein, nichts zu sehen«, sagte Frodo, »aber ich habe immer noch das Gefühl, dass sie mich ansehen oder sich über mich Gedanken machen. Irgendeinen neuen Plan vielleicht. Wenn dieses Licht gesenkt würde oder erlöschte, wären sie ganz schnell wieder da.« »Sind wir am Ende also doch gefangen?« sagte Sam erbittert, und seine Wut überstieg wieder seine Müdigkeit und Verzweiflung. »Wie Mücken im Netz! Faramirs Fluch soll diesen Gollum erwischen, und zwar schnell!« »Das würde uns jetzt nicht helfen«, sagte Frodo. »Komm, sehen wir mal, was Stich leisten kann. Das ist eine Elbenklinge. Solche Schreckensgespinste gab es auch in den dunklen Schluchten von Beleriand, wo es geschmiedet wurde. Du musst Wache stehen und uns die Augen fernhalten. Hier, nimm du das Sternglas, hab keine Angst, halte es hoch und gib Acht.« Große graue Netz heran, zog die scharfe Schneide mit einem weit ausholenden Streich quer über eine Bahn dicht verknüpfter Schnüre und sprang einen Schritt zurück. Die blau schimmernde Klinge fuhr hindurch wie eine Sense durchs Gras, und die Schnüre zuckten und zappelten und hingen dann lose herab. Ein großer Riss klaffte im Netz. Ein ums andere Mal schlug er zu, bis alles Gespinst, das er erreichen konnte, zerfetzt am Boden lag, und das obere Stück im hereinwehenden Wind flatterte wie ein Vorhang am offenen Fenster. Die Falle war aufgebrochen. »Los«, rief Frodo, »weiter, weiter!« Eine wilde Freude packte ihn, dass sie aus diesem Schlund der Verzweiflung entkommen waren. In seinem Kopf strudelte es wie nach einem Becher starken Weins. Brüllend sprang er ins Freie. Hell war es selbst in diesem dunklen Land für seine Augen, die durch die Höhlennacht gegangen waren. Die schweren Rauchwolken waren höher aufgestiegen und dabei dünner geworden. Die letzten Stunden eines trüben Tages gingen zu Ende, und der rote Glutschein über Mordor war zu einem stumpfen Glosen niedergebrannt. Und doch war es Frodo, als blicke er in die Morgenröte einer neuen Hoffnung. Fast hatten sie nun den höchsten Punkt des Gebirgswalls erreicht. Nur noch ein kleines Stück höher sah er die Spalte vor sich. Cirith Ungol, eine blasse Kerbe in dem schwarzen Gebirgskamm, mit den dunkel in den Himmel aufragenden Felshörnern zu beiden Seiten. Nur noch eine kleine Anstrengung, ein Spurt, und er wäre hindurch. »Der Pass, Sam«, rief er aus voller Kehle, und nach der Erlösung aus den würgenden Dünsten des Tunnels schallte seine Stimme hoch und laut. »Der Pass, lauf zu, lauf, und wir sind durch, bevor irgendwer uns aufhalten kann.« Sam lief hinter ihm her, so schnell die Beine ihn tragen wollten, aber bei aller Freude, wieder im Freien zu sein, blickte er doch im Laufen zu dem dunklen Bogen des Tunnelausgangs zurück, in der Befürchtung, die Augen könnten wieder auftauchen, oder irgendein unvorstellbares Biest, das ihnen nachjagte. Allzu wenig wussten er und sein Chef davon, wie Kankra ihre Opfer fing. Ihre Höhle hatte nicht nur einen Ausgang. Seit unvordenklichen Zeiten hauste sie dort. Ein Unwesen in Spinnengestalt. Eines von denen, die einst das Land der Elben im Westen, welches nun das Meer deckt, unsicher gemacht hatten, und mit denen Beren in den Bergen des Grauens zu kämpfen hatte, als er nach Doriath ging und Lúthien begegnete, auf dem grünen Gras zwischen den Schierlingstannen im Mondschein vor langer Zeit. Wie Kankra auf der Flucht aus den Trümmern der alten Welt dorthin gelangt war, wird nirgendwo berichtet. Denn aus den dunklen Jahren sind nur wenige Geschichten auf uns gekommen. Aber sie war noch immer da, wo sie schon vor Sauron gewesen war, bevor noch der Grundstein des Barad-dûr gelegt wurde. Und sie diente niemandem als sich selbst, soff sich voll am Blut von Elben und Menschen, wurde fett und aufgedunsen bei ihren endlosen Gelagen und spann ihre Schattennetze. Ihr Fraß war alles, was lebte, und ihr Auswurf war Finsternis. Ihre geringere Brut bankerte von elenden Menschen, ihren eigenen Söhnen, die sie nach der Paarung zu töten pflegte, wucherte weit und breit über die Schluchten und Täler des Efelduath, und von da bis zu den Gebirgen im Osten, bis in die undurchdringlichen Gehölze des Düsterwalds und die Gegend um Dol Guldur. Doch keine vermochte wie sie Kankra, die große Ungolians letzte Tochter, die unglückliche Welt zu plagen. Mit ihr Bekanntschaft gemacht. Smeargol, der seine Nase in alle dunklen Löcher steckte und hatte ihr untertänigst seine Verehrung bezeigt. und ihr finsterer Wille begleitete ihn auf all seinen beschwerlichen Wegen und hielt ihn fern vom Licht und von aller Reue. Und versprochen hatte er, Futter für sie heranzuschaffen. Doch sie begehrte andere Dinge als er. Wenig wusste sie oder wollte sie wissen von Türmen, Ringen oder anderen Werken des Geistes oder der Hand, sie, die allen anderen nur den Tod an Leib und Seele und sich selbst ein Leben in Völlerei wünschte, allein, aufgeschwollen, bis die Berge sie nicht mehr halten und die Finsternis sie nicht mehr umfangen könnte. Doch die Erfüllung dieser Wünsche lag noch fern, und seit langem litt sie nun schon Hunger und lauerte vergebens in ihrer Höhle, denn als Saurons Macht zunahm, hatten alle Dinge von Licht und Leben sich von den Grenzen seines Reiches zurückgezogen. Die Stadt im Tal war eine tote Stadt, und kein Elb oder Mensch kam in Reichweite. Nur hin und wieder ein unglückseliger Ork, erbärmlicher Fraß und obendrein schwer zu fangen. Aber fressen musste sie. Und wie eifrig die Orks sich auch um den Pass und ihren Turm immer neue gewundene Gänge gruben, stets kam Kankra ihnen auf die Schliche. Aber zarteres Fleisch mochte sie lieber, und Gollum hatte ihr welches herangeführt.